Unser erstes Stück heute ist eine Komposition von Uwe Strübing. Sie heißt »Der Traum von den fünf großen H«, drei Miniaturen für Flöte, Harfe und Klavier. Hier ist jetzt eine Aufnahme mit dem Pianisten Peter Selwin, der Harfenistin Lilo Kraus und dem Flötisten Jörg Krämer. Thank you. Der Traum von den fünf großen H. Das waren drei Miniaturen von Uwe Strübing hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Gespielt von Peter Selwin Klavier, Lilo Kraus Harfe und Jörg Krämer Flöte. Und jetzt eine Komposition für großes Orchester von Heinrich Hartl mit dem Titel Wandlungen. Hier ist das Moravian Philharmonic Orchestra of Olomouc. Die musikalische Leitung hat Toshiyuki Shimada. Thank you. Wandlungen, eine Komposition für großes Orchester von Heinrich Hartl. Gespielt hat sie das Moravian Philharmonic Orchestra of Olomouc unter der Leitung von Toshiyuki Shimada. Und jetzt eine Komposition von Herbert Hechtl, ein Trio für Altblockflöte, Violoncello und Cembalo, Shambhala, mit Altblockflötistin Dorit Peschel, Cellistin Eleni Godefroy und Helmut Bieler am Cembalo. Shambhala, ein Trio von Herbert Hechtl, hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Gespielt haben Dorit Peschel, Altblockflöte, Elaine Godifroy, Violoncello und Helmut Bieler, Cembalo. Wir präsentieren Ihnen heute fränkische Komponisten und der nächste in der Reihe ist Klaus Haßhagen mit seinem Konzert für Vibraphon mit Elektronik und Orchester unter dem Titel Perchon. Hier sind Andrea Schneider, Vibraphon, Klaus Haßhagen selbst am Synthesizer, zusammen mit der Nordwestdeutschen Philharmonie. Die musikalische Leitung hat Klaus Bernbacher. Thank you. Thank you. Thank you. Perchon, ein Vibraphonkonzert von Klaus Haßhagen hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das waren Andrea Schneider Vibraphon, Klaus Haßhagen, der Komponist selbst am Synthesizer und die Nordwestdeutsche Philharmonie. Die musikalische Leitung hatte Klaus Bernbacher. Und jetzt eine Komposition für Akkordeonorchester von Stefan Hippe. Moeb oder Möb, da bin ich mir nicht ganz sicher. Hier ist das Nürnberger Akkordeonorchester unter Leitung des Komponisten. Thank you. Thank you. Eine Komposition von Stefan Hippe hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das war Moeb oder Möb, gespielt vom Nürnberger Akkordeonorchester unter Leitung des Komponisten Stefan Hippe selbst. Und jetzt noch eine Komposition für großes Orchester von Werner Haider. Architektur heißt sie. Hier ist das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Peter Oetwisch. Thank you. Thank you. Architektur, eine Komposition von Werner Haider. Das war das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Leitung hatte Peter Oetwösch.